Lord, bless these words, I pray, in Jesus' name. Herr, segne diese Worte in Jesu Namen, darum bitte ich. To your glory. Zu deiner Herrlichkeit. Amen. Amen. Romans chapter 1, verse 14. Römer Kapitel 1, Vers 14. We read this last week. Das haben wir letzte Woche gelesen. The Apostle Paul said, I am a debtor. As I speak, I am a debtor, both to Greeks and barbarians, to the wise and the foolish. Der Apostel Paulus hat geschrieben, sowohl Griechen als auch Nicht-Griechen, sowohl Weisen als auch Unverständigen, bin ich, während ich hier rede, ein Schuldner. Not a debtor to the law, but a debtor to love. Nicht ein Schuldner gegenüber dem Gesetz, sondern ein Schuldner gegenüber der Liebe. He was so overwhelmed by God's love for him. Er war so überwältigt von der Liebe, die Gott für ihn hat. Someone who would persecute the church and kill Christians. Jemand, der die Gemeinde verfolgt und Christen getötet hat. And blaspheme the name of Jesus. Und den Namen Jesus blasphemisch ausgesprochen would hat. Would be called to be an apostle. Und berufen wurde, ein Apostel zu sein. This is nothing less than the love of God. Das ist nichts Geringeres als die Liebe Gottes. Next verse. Romans 1:16. Römer 1:16. For I'm not ashamed of the gospel. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. For it is, as I speak, the power of God for salvation to everyone who believes. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, während ich hier spreche. For in it the righteousness of God is revealed. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart. It's a revelation. Es ist eine Offenbarung. It's not an academic exercise. Es ist keine akademische Übung. It's a revelation from God. Es ist eine Offenbarung von Gott. To a heart of faith. Für ein Herz aus Glauben, des Glaubens. To faith, to faith, to faith, to faith. Und aus Glauben zu Glauben. A continual revelation. Eine fortwährende Offenbarung. From day to day to day, from week to week, from month to month. Von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat. As we speak. Während wir sprechen. Paul says, I'm not ashamed of this gospel. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. A lot of Christians are ashamed of the gospel. Und viele Christen schämen sich des Evangeliums. They're secret Christians, but they don't really want anyone to know. Es gibt so geheime Christen, die nicht wollen, dass andere Leute wissen, dass sie Christen sind. They're afraid they'll lose something. Die haben Angst, dass sie etwas dadurch verlieren. They're afraid people will mock them. Sie haben Angst, dass die Menschen sie verspotten würden. But Jesus was not, he was not ashamed to be mocked. Aber Jesus hat sich nicht geschämt, verspottet zu werden. He bore the cross, he bore the shame. Er hat das Kreuz getragen und die Schande. For our salvation. Für unsere Errettung. If we could only grasp how great this salvation is. Wenn wir nur begreifen könnten, wie groß diese Errettung ist. In Hebrews 2:13 it says how great a salvation is being neglected. In Hebräer 2:13 steht, wie groß diese Errettung ist, die abgelehnt wird. Now next slide. Paul says, it is a trustworthy statement deserving full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten. But we think he came to save good people somehow. There's something in me that thinks that. Aber irgendwie in mir drinnen ist etwas, das denkt, dass Jesus gekommen ist, um gute Menschen zu retten. He came to save sinners. Aber er kam, um Sünder zu retten. Because there's something about saving a sinner. Weil da ist etwas darin, Sünder zu retten. The greater the sinner, je größer der Sünder, the greater the expression of God's love through him. Je größer ist dann der Ausdruck von Gottes Liebe durch diese Person. Luke chapter 7, verse 47. Lukas 7, Vers 47. He who is forgiven little loves little. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Those are the words of Jesus himself. Und das sind die Worte von Jesus. Paul said in 2 Corinthians 5. Paulus hat im 2. Korinther Kapitel 5 gesagt. If you think that I am crazy. Wenn du denkst, dass ich verrückt bin. Know this. Dann erkenne Folgendes. I am motivated by the love of God. Ich bin motiviert durch die Liebe Gottes. By the love of God, it constrains me. Durch die Liebe Gottes, die mich durchdringt. Because I know that one died for all. Weil ich weiß, dass einer für alle starb. And so all of us are dead in Christ who believe. Alle, die glauben, sind tot in Christus. And we that live no longer live for ourselves. Und die von uns, die leben, leben nicht mehr für sich selbst. He that is forgiven little loves little. Dem wenig vergeben wird, der liebt wenig. But all of us have sinned a lot. All of us have. Aber alle von uns haben viel gesündigt. But few are willing to confess the sin. Aber wenige sind willens, dass sie diese Sünde bekennen. Because somehow inside of us there's no revelation that God loves sinners. Weil in uns drinnen gibt es diese Offenbarung nicht, dass Gott die Sünder liebt. We still somehow think that God loves me more when I'm good. Wir denken immer noch, dass Gott mich mehr liebt, wenn ich gut bin. So if I don't confess and I, you know, it just gets him mad when I have to talk about my sin, you know. Also ich denke lieber, es ist besser nicht zu bekennen, weil Gott wird dann zornig, wenn ich dauernd über meine Sünde spreche. I think I was proud, but I don't want to bother God because God hates sin. Na, ich war stolz, aber ich möchte damit Gott nicht auf die Nerven gehen, weil Gott hasst die Sünde. It wasn't my fault, it was my wife's fault. Es war aus dem eh nicht meine Schuld, es war die Schuld meiner Frau. I'm late because of the taxi, and we're making every excuse in the book. Ich bin zu spät wegen dem Taxi und wir erfinden die Entschuldigungen, so that we are not sinners before God. Damit wir keine Sünder vor Gott sind. But Paul said this is a trustworthy statement. Aber Paulus hat gesagt, das ist eben eine Aussage, die aller Annahme wert ist. That Christ Jesus came into the world to save sinners. Dass Jesus Christus in die Welt kam, um Sünder zu retten. The more we're forgiven, je mehr uns vergeben wurde, the more we'll love. Desto mehr werden wir lieben. You just wonder how much of what we do remains unforgiven. Und wir wundern uns, wie viel von dem, was wir jeden Tag tun, ist eigentlich unvergeben. And we forfeit loving much. Und wir verhindern das, dass wir viel lieben. Now watch the next verse. Schauen wir uns den nächsten Vers an. So that Christ may dwell in your hearts through faith. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. It's not a feeling, it's a faith. Es ist nicht ein Gefühl, es ist ein Glaube. I speak out what I believe. Und ich spreche das aus, was ich glaube. It can be a feeling. Es kann manchmal ein Gefühl sein. But it doesn't start with a feeling. Aber es beginnt nicht mit einem Gefühl. That you being rooted and grounded in love. Und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Rooted and grounded in God's love. Gewurzelt und gegründet in Gottes Liebe. May be able to comprehend with all the saints. Damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen. What is the breadth? Was die Breite? The length? Die Länge? The height? Die Höhe? And the depth? Und die Tiefe ist. And to know the love of Christ. Und zu erkennen die Liebe des Christus, that surpasses knowledge, die die Erkenntnis übersteigt, that you may be filled up to all the fullness of God, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. This is where the fullness of God comes. Daher kommt die Fülle Gottes. I love the gifts. I love all that stuff. The gifts of the Spirit. Ich liebe die Gaben und all die anderen Sachen, die Geistesgaben. But if you seek that and don't have this, then you're headed toward a dead end. Wenn du die Gaben suchst, aber nicht diese Liebe erkennst, dann gehst du in eine Sackgasse. Paul's talked all about the gifts, 1 Corinthians 12 and 14. Paulus sprach über die Gaben im 1. Korinther Kapitel 12 und 14. At the end of chapter 12 he says, I'll show you a better way. Aber am Ende von Kapitel 12 hat er gesagt, ich zeige euch noch einen besseren Weg. Chapter 13 talks all about the love of God. Und in Kapitel 13 geht's nur um die Liebe Gottes. If you want the fullness of God in your life, wenn du die Fülle der Liebe Gottes haben willst, it comes through a revelation of his love. Die durch die Offenbarung seiner Liebe kommt. And let me suggest how. Und ich will euch gerne vorschlagen, wie. Do you want to know the breadth of willst God's du die love? Breite wissen von Gottes Liebe? It's how wide it is. Wie weit sie geht. Then be honest about the frequency of your sin. Dann sei ehrlich über die dauernde Wiederkehr oder Abfolge deiner Sünde. Do you want to know the length of willst God's love? Du die Länge von Gottes Liebe kennen? Be honest about the longevity of your sin. Dann sei ehrlich darüber, wie lang du schon sündigst. You want to know the heights of God's love? Willst du die Höhe von Gottes Liebe erkennen? Be honest about your religious hypocrisy. Dann sei ehrlich über deine religiöse Heuchelei. Do you want to know the depths of God's love? Und willst du die Tiefe von Gottes Liebe erkennen? Be honest about the sin that you are the most ashamed of. Dann sei ehrlich über die Sünde, derer du dich am meisten schämst. That nobody knows about except you. Die niemand kennt außer dir. And bring it before God with an honest heart. Und bring sie vor Gott mit einem ehrlichen Herzen. The breadth, the length, the height and the depth. Die Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Some people don't do anything that they're ashamed of. Aber manche Leute machen nichts, für dessen sie sich schämen. But their spiritual arrogance reaches before God. Aber ihre geistliche Arroganz, die kommt zu Gott. Like in Isaiah chapter 14. So wie in Jesaja Kapitel 14, where Lucifer said, I will ascend above God. Wo Lucifer sagt, ich werde mich über Gott setzen. I will be like God. Ich werde so sein wie Gott. Five times, I will, I will, I will, I will, I will. Fünfmal hat er gesagt, ich werde das sein, ich werde das sein, ich werde das sein. The height of sin. Die Höhe der Sünde. Judging people. Menschen zu richten. These are things that that we're not necessarily ashamed of. Das sind Dinge, für die wir uns notwendigerweise nicht unbedingt schämen. Because we don't necessarily think they're wrong. Weil wir manchmal nicht erkennen, dass das falsch ist. We can judge someone. Wir können jemanden richten, verurteilen. You kind of feel good about it. Und sich dabei gut fühlen. Because you feel like God. Weil du fühlst dich wie Gott. Because you're taking the place of God. Weil du nimmst den Platz Gottes ein. Because only God can do that. Weil nur Gott darf das machen. Very few people are ashamed of being self-righteous. Nur ganz wenige Menschen schämen sich dafür, selbstgerecht zu sein. Of having religious pride. Oder diesen religiösen Stolz in sich zu haben. But these things reach before God as an odor. Aber diese Dinge, die erreichen Gott wie so ein Geruch. This was the Apostle Paul. Das war der Apostel Paulus. He was so spiritually arrogant. Er war geistlich so arrogant. He explains all of it in Philippians chapter 3. Er erklärt alles in Philipper Kapitel 3. I am from the tribe of Benjamin. Ich komme aus dem Stamme Benjamins. I completed the whole education. Ich habe die ganze Schulungen durchgemacht, die ganze Ausbildung. Ich war ein Pharisäer. Und ich habe die Gläubigen verfolgt. Even to Damascus. Sogar bis nach Damaskus. And now I count that all as dung. Und jetzt zähle ich das alles für Dreck. As dung. Als Dreck. To know Christ. Im Vergleich dazu, Christus zu kennen. To know Christ. I count it as dung that I might know Christ. Ich achte es als Dreck dafür, dass ich Christus jetzt kenne. Do you want to know the breadth of God's love? Willst du die Breite von Gottes Liebe kennenlernen? Be honest with him about the frequency of your sin. Dann sei ehrlich über die Wiederkehr deiner Sünde. You want to know the length? Die Länge? Be honest with him about the longevity of your sin. Dann sei ehrlich darüber, wie langanhaltend diese Sünden sind. You want to know the height of God's love? Willst du die Höhe von Gottes Liebe erkennen? Be honest about the Pharisee that lives in all of us. Dann sei ehrlich über den Pharisäer, der in jedem von uns steckt. And recognize him and repent quickly of him. Und erkenne ihn und dann tu schnell Buße dafür. Because he's always present. Weil er ist immer gegenwärtig. All of these, the depth of our sin. Die Tiefe unserer Sünde. The things that we're ashamed of. Die Dinge, für die wir uns schämen. The thoughts that go through our minds. Die Gedanken, die manchmal in unserem Verstand kommen zu manchen Zeiten. And we bring them before God. Und wir bringen sie vor Gott. And we say, God, forgive me. Und sagen, Gott, vergib mir. Woe unto me. Wehe mir. Like Isaiah said in Isaiah chapter 6, woe unto me. Wie es heißt in Jesaja 6, wehe mir. For I am a man of unclean lips. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. In the midst of a generation of unclean people. Und lebe in einer Generation von unreinen Menschen. Woe is me. Wehe mir. And then the angel came and took the hot coal and cleansed him. Und dann kam der Engel und nahm eine glühende Kohle und hat ihn gereinigt. And then he heard God speaking. Und dann hat er Gott sprechen gehört. Who will go for us? Wer wird für uns hinausgehen? And Isaiah said, "Here am I. Send me." Isaiah hat gesagt, ich bin hier, sende mich. This was the Apostle Paul. Das war der Apostel Paulus. It's a revelation of forgiveness. Es ist eine Offenbarung der Vergebung. That makes us live our life passionately for God. Die bewirkt, dass wir unser Leben leidenschaftlich für Gott leben. I'm not the most sinful person on the earth. Ich bin vielleicht nicht die sündigste Person auf der Erde. I'm surely not the most righteous. Aber ich bin ganz sicherlich nicht die gerechteste Person. But all of that doesn't matter. Aber das spielt gar keine Rolle. The thing that matters is how honest will I be about who I am. Die Frage ist, wie ehrlich werde ich sein, damit wer ich bin. Because I can be a very small sinner. Weil ich kann ein sehr kleiner Sünder sein. And if I'm honest about all of it. Und wenn ich über alles ehrlich bin, I'll be a great lover. Dann werde ich ein großer Liebender sein. Or I can be a huge sinner. Aber ich kann auch ein gewaltiger Sünder sein. And I'm großer honest Sünder about sein. Very little of it. Und ich bin nur über ganz wenig davon ehrlich. And so I love little. Und deswegen liebe ich nur ganz wenig. When I have the opportunity to love much. Wenn ich aber die Gelegenheiten habe, um viel Liebe weiterzugeben. Jesus said, you freely receive, then freely give. Deswegen hat Jesus gesagt, du empfängst frei und deswegen sollst du auch frei geben. Matthew chapter 18, the story of the man who was forgiven much. Matthäus 18, die Geschichte von dem Mann, dem viel vergeben wurde. He begged, forgive me, forgive me. Er hat gebettelt, vergib mir, vergib mir. The Lord was going to sell his wife and children into captivity. Als der Herr ihn und seine Frau und seine Kinder in die Gefangenschaft verkaufen wollte. No, please, please, I'll pay you, please. Nein, bitte nicht, ich bezahle dich. Okay. Everything is gone. Okay, weißt du was? Wir geben das alles I weg. I forgive the whole debt. Ich vergebe dir die gesamte Schuld. Everything. Alles davon. Everything? Alles? Everything. You are a free man. Ja, alles. Du bist jetzt ein freier Mann. It wasn't short after that. Und kurz danach. That this man had one of his colleagues by the throat. Nimmt dieser eine Mann einen seiner Kollegen beim Kragen. You owe me. Du schuldest Pay mir. Me. Zahl mir. Or I'll throw you in prison. Oder ich lasse dich ins Gefängnis werfen. And the king found out about it. The Lord found out about it. Und der Herr fand das heraus. And he brought him before him. Und er hat diesen einen Mann wieder and zu sich zurückgebracht. You wicked servant. Er hat gesagt, du böser Diener, du böser Knecht. All of this. Ich habe dir all das vergeben. Should you not have forgiven your fellow servant? Hättest du nicht deinem Mitknecht auch vergeben sollen? God wants a reflection of his glory. Gott will, dass seine Herrlichkeit reflektiert wird. And this is our motivation. Das ist unsere Motivation. It's a revelation. Es ist eine Offenbarung. It's not Bible knowledge. Es ist nicht dieses Kennen der Bibel. It's the revelation of Bible knowledge. Es ist die Offenbarung des Bibelwissens. It's not revelation without the Bible. Es ist nicht eine Offenbarung außerhalb der Bibel. It's a revelation of the Bible. Es ist eine Offenbarung der Bibel. God, open my eyes. Gott, öffne meine Augen. Psalm 119, verse 18. Psalm 119, Vers 18. Open my eyes that I might behold something wonderful in your word. Herr, öffne meine Augen, dass ich etwas Wunderbares in deinem Wort erkenne. It's a revelation. Es ist eine Offenbarung. I'll close with this. Ich möchte mit Folgendem abschließen. There's a statement that I always rehearse in my mind. Es gibt diese Aussage, die ich immer wieder in meinem Kopf durchgehe. I am more sinful. Ich bin sündiger. And wicked. Und bösartiger, than I would ever dare believe. Als dass ich es jemals wagen würde zu glauben. Is that a true statement? Ist das eine wahre Aussage? If not in just what we do, nicht nur in dem, was ich mache, then how I do, sondern dann, wie ich es mache. And if not just in what and how I do things, und wenn es nicht nur in dem, was und wie ich es mache, then why I do them. Dann warum ich diese Dinge and among mache. Those three things, und in diesen drei Dingen, God is going to check the motives of my heart. Gott wird die Motive meines Herzens and the longer überprüfen. That you're a believer, und je länger du ein Gläubiger the bist, longer you realize the statement is true. Desto mehr wirst du erkennen, wie wahr diese Aussage ist. I am actually more sinful and wicked than I ever dared believe. Ich bin sündiger und bösartiger. Ich bin mehr sündiger und bösartiger, als ich es wagen würde zu glauben. I mean, when I was first a Christian, I thought I was bad, you know, but but now it's like 20 years later and I realize, wait a minute, like. Als ich am Anfang zum Glauben gekommen bin, habe ich gedacht, ich bin schlimm dran, aber jetzt 20 Jahre später. I'm so self-righteous. Ich bin so selbstgerecht. I'm so lazy. Und so faul. I'm so indifferent. Und so gleichgültig. I'm so unbelieving toward what I know. Und so ungläubig dem gegenüber, was ich weiß. I don't care about people. I'm not kind. I'm arrogant. Mir sind die Menschen egal. Ich bin nicht freundlich. I am more sinful and wicked than I would ever dare believe. Ich bin sündiger und bösartiger, als ich es jemals wagen würde zu glauben. And yet, aber doch, I am more loved, bin ich mehr geliebt and accepted, und mehr angenommen, than I would ever dare hope. Als ich es jemals wagen würde zu hoffen. And between these two statements, und zwischen diesen zwei Aussagen, is the revelation of God's love. Ist die Offenbarung von Gottes Liebe. I can live in denial, ich kann in Verleugnung leben. Theologically, theologisch, experientially, geistlich. And just say, I'm perfect in Jesus, I don't sin. Und zu sagen, na, ich bin vollkommen in Jesus, ich sündige He's nicht mehr. My identity, I never sin. Er ist meine Identität, ich sündige just niemals. A liar. The Bible says you're a liar. Dann sagt die Bibel, du bist ein Lügner. 1 John chapter 1 says you're a liar. 1. Johannes Kapitel 1 sagt, du bist dann ein Lügner. You never get the revelation of God's love unless you experience the tension between these two extremes. Du wirst niemals Gottes Liebe wirklich erfahren können, wenn du nicht diese Spannungen zwischen diesen zwei Extremen begreifst. The longer I'm a believer, je länger ich ein Gläubiger bin, the more I realize how lost I was. Desto mehr erkenne ich, wie verloren ich war. How indifferent I can be. Und wie gleichgültig ich sein how kann. How unbelieving and how arrogant. Wie ungläubig und wie arrogant. And how unkind. Und wie unfreundlich. How prayerless. Und wie sorglos. Oh my gosh, I didn't realize I was this bad. Mein Gott, ich habe nie erkannt, dass ich so schlimm dran bin. And God says that's right. Und Gott sagt, das ist richtig. But where your sin abounds, my grace abounds much more. Aber da, wo deine Sünde zunimmt, nimmt meine Gnade noch viel mehr zu. And you bring all of this stuff to me. Du bringst all dieses Zeug zu mir. In honesty. In Ehrlichkeit. And I'll cleanse you. Und ich werde dich reinigen. Really? Wirklich? But I'm 20 years a Christian. Aber ich bin schon 20 Jahre Christ. It's right. You bring the whole thing, because it's going to get worse. Ja, aber du bringst all das, weil es wird immer schlimmer werden. And then he cleanses me. Und dann reinigt er mich. And you know what? Und weißt du was? He who is forgiven much loves much. Demjenigen, dem viel vergeben wird, der liebt viel. Then I begin to be constrained by the love of God. Und dann werde ich so gebunden durch die Liebe Gottes. To want to serve Jesus. Und sie bringt mich dazu, dass ich Jesus dienen will. In a way that may be perceived as a bit crazy. Auf eine Art und Weise, die für andere vielleicht verrückt ausschaut. I want to close with slide 9. I was praying on Wednesday. Now, Wednesday? It was the 20th. What's today? 4th, 3rd, 2nd. I think it was Tuesday, the 20th. Was it Tuesday, the 20th? Yeah. On Wednesday must have been, because I was here, it was the 20th. So I was here working. Also am Mittwoch, dem 20. war ich hier, habe gearbeitet. I got here early in the morning. Bin früh in den Morgen hergekommen. I was by myself, and I brought my Bible. War ganz alleine, aber meine Bibel mitgenommen. A lot of thoughts going through my mind. Und viele Gedanken sind mir gekommen. Is this just a waste of time? Ist das nur eine Zeitverschwendung? I put so much energy into this. Ich stecke so viel Energie da rein. Ich bin so müde. Is anybody going to want to carry these banners? Will überhaupt irgendjemand diese Banner tragen? Is this even your will? Ist das überhaupt dein Wille? I mean, maybe this is just like my idea of like, you know, I have a poor self-image and I got to do something to prove I'm somebody. Vielleicht ist es einfach nur meine Idee, weil ich so ein schlechtes Selbstbild habe und ich muss mich gegenüber irgendjemandem beweisen. Maybe I'm just so, you know, just so empty. I got to do something to fill the void. I don't know. Vielleicht bin ich so leer, dass ich irgendwas tun muss, um diese Leere zu füllen. I have nothing to do with my time, so I just got to do something crazy. Und ich weiß nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Deswegen muss ich was Verrücktes tun. So I went in a mother's room. I opened my Bible. Also ging ich in den Mutter-Kind-Raum, habe meine Bibel geöffnet. What day is it today? It's the 20th. Okay. Ich habe gedacht, okay, welcher Tag ist heute? Der 20. Let's read Psalm 20. Also lese ich Psalm 20. Lord, do you care? Und frage ihn, Gott, kümmert es dich? To read this. Und dann habe ich Folgendes gelesen. This psalm is a psalm before battle. Das ist ein Psalm, der vor der Schlacht gelesen wurde. This is a prayer of the people of God. Das ist for the leader. Gebet von dem Volk Gottes für die Anführer, für den General und den König, der es in die Schlacht führt. May the Lord answer you in the day of trouble or the day of battle. Der Herr erhöre dich am Tag der Bedrängnis oder am Tag der Schlacht. May the name of the God of Jacob, der Name des Gottes Jakobs, set you securely on high. Mache dich unangreifbar. It's not the God of Abraham. Es ist nicht der Gott Abrahams. Not the God of Isaac. Nicht der Gott des Isaaks, sondern der Gott Jakobs. Warum? Because Jacob was such a sinner. Weil Jakob so ein Sünder war. God wants the people to be comforted. Gott will, dass die Menschen getröstet werden. That the God of Jacob is going to lead them. Dass der Gott Jakob sie anführt. Because we're all like Jacob. Weil wir sind alle so wie der Jakob. And God blessed Jacob despite who Jacob was. Und Gott hat Jakob gesegnet, trotzdem wer Jakob Abraham war. Abraham was a good man, even though he did lie. Abraham war ein guter Mann, obwohl er auch manchmal gelogen hat. Isaac was a good man, even though he did lie. Und auch Isaac war ein guter Mann, obwohl auch Jacob er gelogen hat. Was like a conniver, a deceiver, and yet, und Jakob war aber ein Täuscher und ein Betrüger und by doch faith, im he Glauben drew near to God. Ist er Gott nahe gekommen. May the name of the God of Jacob set you securely on high. Der Herr, also der Name des Gottes Jakobs mache dich unangreifbar. May he send you help from the sanctuary and support you from Zion. Er sendet dir Hilfe aus dem Heiligtum und von Zion aus unterstütze now er dich. Verse 4. Vers 4. May he grant you your heart's desire and fulfill all your plans. Er gebe dir nach deinem Herzen und all deine Pläne erfülle er. This is for the battle. Und das ist für die Schlacht. May he grant you your heart's desire to win this battle. Er gebe dir nach deinem Herzen, dass du diese Schlacht gewinnst. And fulfill all your plans. Und erfülle all deine Pläne. Verse 5. Vers 5. We will sing for joy over your victory. Jubeln wollen wir über deinen Sieg, über dein Heil. In the name of the Lord our God. im Namen unseres Gottes, we will raise up our banners. Das Banner zu erheben. May the Lord fulfill all your petitions. Der Herr erfülle alle deine Bitten. You know, that word banner only occurs a very few times in the Bible. Dieses Wort hier für Banner, das kommt nur ganz selten in der Bibel vor. And it was right there. Und es war genau da. I just about went unconscious, I just thought. Und ich bin fast in Ohnmacht gefallen. I just thought, oh my gosh. Oh my gosh. In the name of the Lord our God. Im Namen unseres Gottes. In the name of Jesus Christ. Im Namen Jesu Christi. We will raise up our banners. Werden wir diese Banner tragen. And may the Lord fulfill all our petitions. Und möge der Herr all unsere Bitten erfüllen. That the city might receive a revelation of God's love. Dass diese Stadt eine Offenbarung der Liebe Gottes erfahre. That we together with all the other churches may experience an awakening before Jesus comes. Dass wir zusammen mit all den anderen Gemeinden diese Erweckung erleben, bevor Jesus kommt. Isn't that the coolest verse? Ist das nicht der tollste Vers? And just close with this one. Ich möchte mit Song of Solomon. Aus dem Hohelied der Liebe. Chapter 6, verse 3. I am my beloved's and my beloved is mine. Ich gehöre meinem Geliebten und mein Geliebter gehört mir. You are as beautiful, my darling, as awesome as an army with banners. Schön bist du, meine Freundin, furchterregend wie Kriegsscharen mit Bannern. Isn't that so great? This is what God says. This is what Jesus says to his bride. Ist das nicht großartig? Das ist das, was Jesus zu seiner Braut sagt. I am my beloved is mine. You are as beautiful. Ich gehöre my meinem darling. Geliebten und mein Geliebter gehört mir. Schön bist du, meine Freundin. Actually, the bride is saying this to the groom. As awesome as an army with banners. Also eigentlich sagt das die Frau zum Ehemann, furchterregend wie Kriegsscharen mit Bannern. The thing we need to do now is pray. Die Sache, die wir jetzt machen müssen, ist zu beten. Because the devil will try to stop this in every way he can. Weil der Teufel wird versuchen, das zu aufzuhalten, auf jede Art und Weise, wie er es kann. Division, misunderstandings. Er wird Spaltung hineinbringen, Missverständnisse, oppression, satanische Unterdrückung. Nobody wants to come. Niemand wird kommen wollen. Everybody feels no, everyone's coming, I don't need to come. Manche Leute, also viele Leute, wenn sich denken, nein, ich brauche nicht hingehen, es sind eh schon so viele dort. Passivity, indifference. Passivität, Gleichgültigkeit. You have no idea how many people you can affect through Facebook. To bring people to the march. Du hast keine Ahnung, wie viele Menschen du auf Facebook dazu bringen kannst, oder beeinflussen kannst, dass sie zum Marsch kommen. To lift up the name of Jesus. Damit sie den Namen Jesus erheben. Yehoshua, Joshua, the name Joshua, Yehoshua. Joshua in Hebrew. Yehoshua is Yeshua. That's the name Yeshua, das ist der Name of Jesus in the Hebrew. Von Jesus im Hebräischen. Amen. Amen. Shall we pray together? Beten wir gemeinsam. Maybe we can break in groups of two or three. Vielleicht können wir uns in Gruppen von zwei oder drei aufspalten. Let's pray for strength, for wisdom, creativity, involvement, the lass churches. Uns beten für Stärke, für Kreativität, for revelation from God. From revelation für Offenbarung from God. Von Gott. Amen. Can Amen. We do that? Können wir das machen? Let's do it. Okay, if you're here this morning and you've never given your life to Jesus. Wenn du heute Morgen hier bist und dein Leben noch nie Jesus übergeben hast, I'd like to give you an opportunity to receive Jesus in your life. Dann möchte ich dir die Gelegenheit verschaffen, dass du Jesus in dein Leben hineinnimmst. Er ist Yeshua. The Lamb of God who takes away the sins of the world. Das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. He was the sacrificed lamb. Er war das Opferlamm. Who took your place. Der deinen Platz eingenommen he hat. Is alive today. Er ist heute lebendig. He is God's son. Er ist Gottes Sohn. The Holy Spirit is here. Der Heilige Geist ist hier. And the Holy Spirit wants to reveal who Jesus is to you. Und der Heilige Geist möchte dir offenbaren, wer Jesus ist. But you have to invite him in. Aber du musst ihn einladen. So pray with me this morning. Deswegen bete heute mit mir. A simple prayer. Ein einfaches Gebet. But you got to speak it with your mouth. Du musst es aber aussprechen. Say these words quietly. Sag diese Worte leise. Jesus. Jesus. Come into my life. Komm in mein Leben. Can you say that, Jesus? Kannst du das sagen, Jesus? Come into my life. Komm in mein Leben. Jesus, save me. Jesus, rette mich. From myself. Von mir selbst. Jesus, cleanse me of my sin. Jesus, reinige mich von meiner Sünde. Jesus, fill me with your spirit. Jesus, fülle mich mit deinem Geist. Can you say that? Jesus, fill me with your spirit. Kannst du das sagen? Jesus, fülle mich mit deinem Geist. Forgive me my sin. Vergib mir meine Sünden. All of it. Alle. and for the church this morning. Und für die Gemeinde heute Morgen. Let's just be so thankful for God's love. Lasst uns so dankbar sein für Gottes Liebe. And let's not be afraid to be honest. Lasst uns keine Angst davor haben, ehrlich zu sein. He will just fill us with more of his love. Er wird uns einfach mit mehr von seiner Liebe füllen. Father, I pray for each one here. Vater, ich bete für jeden hier. That you'd give every one of us a revelation of your love. Dass du jedem von uns eine Offenbarung deiner Liebe gibst. The breadth, the length, the height, the depth. Die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe. In every direction. In jede Richtung. That we would expand our understanding of your love. Damit wir unser Verständnis von deiner Liebe ausweiten. I pray this morning that you would release us. Und ich bete heute Morgen, dass du uns freisetzt. To live our lives passionately for you. Damit wir unsere Leben leidenschaftlich für dich leben. Just spend a moment with the Lord. Nimm dir diesen Moment mit dem Herrn. Can you pray this prayer? Kannst du dieses Gebet sprechen? Jesus, I want to be like you. Jesus, ich möchte so sein wie du. Help me. Hilf mir. Jesus, I want to be like you. Jesus, ich möchte so sein wie du. Help me. Hilf mir. Just spend a moment there with the Lord. Nimm dir diesen Moment mit dem Herrn. We want to pray for Dea this morning. Wir möchten heute Morgen für die Dea beten. She had a car accident. Sie hatte einen Autounfall. Her mother is hurt and in an ambulance right now. Zusammen mit ihrer Mutter, und ihre Mutter wurde dabei verletzt und befindet sich jetzt in der Ambulanz. In Romania. In Rumänien. So let's pray for them. Lass uns für sie beten. Father, we pray for Dea's mother. Vater, wir beten für Deas Mutter. And we pray that you would spare her life. Wir beten, dass du ihr Leben verschonst. If it's so serious, we pray that you would please help her. Und wenn es ernsthafte Verletzungen sind, bitte ich, dass du ihr hilfst. Touch her body. Dass du ihren Körper berührst. Whatever the injury is. Was auch immer die Verletzung ist. To her head or. Ob es ihr Kopf ist. Father, we pray, Jesus. Beten wir, Vater. Please. Bitte. And I pray for Michael Holicek. Ich bete für Michael Holicek. He asked for a prayer. He's 45 years old. Gebet. Er bittet um Gebet, er ist 45 Jahre alt. And just found out he has leukemia. Und er hat herausgefunden, dass er Leukämie hat. And he's in the hospital. I visited him this week. Er ist im Krankenhaus, ich habe ihn die Woche besucht. And he's asking for prayer. Und er bittet um Gebet. Father, we pray for Michael. Vater, wir bitten heute Morgen für Michael. We pray for a revelation of your love to him. Wir bitten dich, dass du ihm deine Liebe offenbarst. That in this state, Lord, that he would have time to reflect. Dass er in der Situation, in der er sich befindet, dass er Zeit hat, um zu reflektieren. That you would move on him. Dass du dich aber zu ihm hinbewegst. Father, and take and open his heart, his mind. Dass du sein Herz und seinen Verstand öffnest. To really comprehend your love. Dass er wirklich deine Liebe versteht. We pray against this leukemia. Wir beten gegen die Leukämie. Jesus, we pray for his family. Jesus, wir beten für seine Familie. Please heal him, Lord. Bitte heile ihn. To your glory. Zu deiner Herrlichkeit. And for anyone else that's sick here today, we pray. Und für jeden, der heute hier ist und der krank ist, Lord, auf irgendeine Art und Weise. We pray against the sickness of the heart. Wir beten gegen Herzbeschwerden. The mind. Oder Krankheiten gegen das Herz, gegen das Verstandes, der Seele. Anything in the body, we pray. Oder irgendetwas im Körper. In Jesus' name, we pray. In Jesu Namen. Help us to be healthy, Father. We ask. Vater, hilf uns, dass wir gesund bleiben. That we might serve you. Damit wir dir dienen können. If anyone is going through a really difficult time, wenn jemand eine wirklich schlimme Zeit durchmacht, the crisis of your life, eine Krise in deinem Leben, we want to pray for you right now. Dann möchten wir auch für dich beten. Let's all just lift our hands to pray for anyone who is in the crisis of their life. Lasst uns unsere Hände heben, dass wir für die Menschen beten, die gerade durch eine Krise durchgehen. Maybe there's three or four people in the room right now. Vielleicht sind hier einige Leute in dem Raum. And you are in the storm of your life. Und du erlebst gerade den Sturm deines Lebens. Father, we pray for these people. Und Vater, wir beten für diese Menschen. Comfort them. Tröste sie. Reveal yourself to them. Offenbare dich ihnen. Be near them. Sei ihnen nahe. Speak to them. Sprich zu ihnen. Embrace them. Umarme sie. Lead them, Lord, we pray. Führe sie. Protect them. Beschütze sie. Every side. Auf jeder Seite. Make a way for them where there seems to be none. und bereite ihnen einen Weg, wo es so aussieht, als gäbe es da keinen Weg. And change their life in the process. Ändere ihr Leben durch diesen Prozess. We all ask this in Jesus' name. Wir bitten darum in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Thank you for listening. Danke fürs Zuhören. Roland Hauer.